Die Öffentlichkeit verlangt von den USA entschieden, die gescheiterte feindselige Nordkorea-Politik zurückzunehmen. Das nigerianische nationale Kim Il-sungismus-Kim-Dong-lismus Student Committee bezeichnete in einem Beitrag auf seiner Homepage die feindselige Politik der USA gegen die DFRK als ein Produkt der anachronistischen Illusion, dass die geänderte Realität und die Zeittendenz ignoriert und nur ihre einseitige räuberische Begierde verfolgt. Die russische Gruppe für die Solidarität mit der DFRK stellte in einem Homepage-Beitrag fest, dass der Eintritt der DFRK in die vordere Reihe der Atommächte ein Ergebnis der überlebten feindseligen Nordkorea-Politik der USA, der anachronistischen Politik der nuklearen Drohung sei. Die indonesische Zeitung Gozi Dibao teilte mit, dass die Forderung der Weltöffentlichkeit nach einer Änderung in der amerikanischen nordkoreafeindlichen Politik immer stärker wird. Das Schweizerische Vorbereitungskomitee für den Kongress zur Lobpreisung der großen Menschen von Baek Do-san 2017, das Schweizerische Korea-Komitee und die Schweizerische Soziologie-Studentengruppe empfehlen in ihrer gemeinsamen Erklärung den USA, die jahrzehntelange Geschichte der feindseligen Nordkorea-Politik einschließlich der Niederlage im Koreakrieg richtig einzusehen. Falls die Vereinigten Staaten von Amerika vor der Realität die Augen verschließen, so würden sie auch in Zukunft nur die bittere Niederlage erleben. Das antiimperialistische Forum Deutschlands behauptete, dass die USA mit ernster Haltung für die Verbesserung der Beziehungen auf ihre langjährige Feindschaftspolitik gegen die DFRK verzichten und mit der Republik voraussetzungslos ein Friedensabkommen abschließen sollten. Der Vorsitzende des bangladeschischen Soziologie-Instituts sagte, dass die DFRK entschieden gegen die DFRK vorgehe und die Souveränität des Landes, die Würde der Nation und den Frieden und die Sicherheit in der Region und der Welt zuverlässig verteidige. Das koreanische Volk mit dem Herrn Kim Jong-un als Staatsführer werde alle Umtriebe der USA und ihrer Anhänger vereiteln und auf jeden Fall einen endgültigen Sieg erringen.